Wenn ich mit Ferdinand Gassi gehe, dann stellt sich mir oft die Frage, wohin des Wegs? Und eine Stimme in mir drin flüstert mir dann zu und sagt, Junge, der Weg ist das Ziel. Freunde, ich